Geschichte vom berühmten Terroranschlag. Aber hast du jemals ernsthaft nach der Wahrheit gefragt? Glaubst du wirklich an arabische Hobbypiloten, die mit kleinen Teppichmessern 100 Fluggäste bedrohten? Was erkennst du dann? Das Hochhaus brannte über eine Stunde schon. Woher kam vom Einsturz nochmal eine Explosion? Ein Flugzeugrast angeblich ins Pentagon rein. Alleine dazu muss man schon ein Meisterflieger sein. Doch warum wurde hier nur geringer Schaden angerichtet? Mit so einem Flugzeug in New York ein ganzes Hochhaus vernichtet. Ein Jahrzehnt der Lüge. 11. September. Und sie lügen immer weiter. 11. September. Das vierte Flugzeug ist dann ja bekanntlich zerschellt, wie schon unzählige vor ihm auf freiem Feld. Und den Voice-Rekord hat man sonst immer gefunden. Wieso blieb er diesmal unauffindbar verschwunden? Es bleibt die Frage, wie die ganze Sache löst. Wer mit Eroberungskriegen sich seitdem vor Terror schützt und wer jeden Araber präventiv eliminiert, der gegen die Besetzung seiner Heimat protestiert. Ein Jahrzehnt der Lüge. 11. September. Und sie lügen immer weiter. 11. September.